dass Gott mich befreien wird und dass ich neu gemacht werde. God is never finished with creation, and God is never finished with us. We are constantly being recreated, and we're invited to join God as co-recreators of the world. This recreation happens in our attitudes and in our spirits as much as the physical world. We create when we replace hate with love, hurt with healing, despair with hope. Our prayers beckon recreation. We join this recreation as we ask God to do anew in us what God has done throughout time. We pray for sight returned, babies born, lives relived. We seek mercy unmasked, love unimpeded, and faith remade. We join with all of creation in seeking recreation. We know that all creation groans in anticipation of being remade, and we join in the groaning to be released from the pain and suffering. And we wait for God to give us our full life as children, including renewed bodies. We eagerly look forward to this freedom. God hört nie auf zu schaffen. Gott ist nie fertig mit uns. Wir werden die ganze Zeit neu gestaltet. Und wir sind eingeladen, Gott als Neuschaffer zur Seite zu stehen. Diese Neuwerdung geschieht in unseren Haltungen, in unserem Geist und auch in der physikalischen Welt. Wenn wir neu schaffen, dann ersetzen wir Hass durch Liebe, Verletzung durch Heilung, Verzweiflung durch Hoffnung. In unseren Gebeten erbitten wir Neuwerdung. Wir machen mit Gott zusammen diese Neuwährung. Wir bitten ihn darum, dass er etwas Neues tut. Dass er das tut, was er durch die ganze Zeit getan hat. Wir beten dafür, dass Leute wieder sehen können, dass Kinder geboren werden, dass Leben wieder erweckt wird. Wir suchen Gnade für Menschen, die unterdrückt werden. Wir suchen danach, dass Glaube wiederhergestellt wird. Wir suchen mit der ganzen Schöpfung zusammen nach dieser Neuschöpfung. Weil wir wissen, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass sie neu gemacht wird. Und wir stimmen in diesen Schrei des Schmerzes ein. Wir warten darauf, dass Gott uns das volle Leben gibt, als Kinder. Dass er uns erneuerte Körper gibt. Wir warten darauf, wir streben danach, in diesen Frieden einzugehen. Amen. Amen. There is a certain way to pray when the lactate acid has to run through your body to give you relief from the very stretch and pain. Also es gibt, da ist eine ganz besondere Art zu beten, wenn irgendwelche Körperflüssigkeiten uns, Säurebakterien uns diesen Schmerz von dem Stretchen wegnehmen. Okay, I'm going to talk for a minute and then get some response, and then we'll talk a little bit about some of the structure and some specific church-related issues. Also ich werde damit anfangen, euch ein paar Sachen zu erzählen. Dann werden wir wieder diese Runden haben, wo wir die Interaktion haben, wo wir gemeinsam reden, und dann wird er etwas über die Strukturen, über die Gemeindeorganisationssachen reden. I've been reflecting over the last couple of years about why religion has a more difficult time thinking future than other areas of life. Also, ich habe in den letzten Jahren darüber nachgedacht, wieso Religion in harten Zeiten sich nach der Zukunft ausstreckt, darüber nachdenkt. And I think it has something to do with what people feel like the function of religion or even Christianity is supposed to, the function that it has in someone's life. Also es geht mehr darum, dass die Christenheit es schwer, dass es der Christenheit schwerfällt, nach vorne zu denken. Und ihm ist dabei aufgefallen, dass es mit der Funktion des Lebens, mit dem, wie es zusammenspielt, verbunden ist. Many of us tend to think that religion is supposed to be the stabilizing force in a world of change. Manche von uns denken, dass Religion der Stabilisationsfaktor ist in einer Welt des Wandels. That the world is full of this constant turmoil and change, and religion is like this anchored thing that we get to anchor into so that we don't get caught up in the midst of all that change. Die Welt ist in dem immerwährenden Wandel drin und es bewegt sich immer was. Religion dagegen, nehmen wir an, ist so ein geankertes Element da drin, das Stabilität bringt. And so we want religion to conserve something. Deswegen wollen wir, dass Religion etwas konserviert. To keep that which is present, present. Um das, was gegenwärtig ist, gegenwärtig zu halten. So religion becomes conservationist. Dadurch wird Religion zu Erhaltenden oder zu einem Streben nach Erhalten. The problem is that Christianity calls us to this new creation, not just to a conservation. Das Problem dabei ist nur, dass Christsein uns dazu aufruft, neu zu schaffen, anstatt nur zu konservieren. I think it's great when babies walk around in the midst of things that we tend to think are really important. It reminds us, doesn't it? Ich denke, dass es wichtig ist, dass wenn wir so viel nachdenken, dass Kinder zwischendurch rumlaufen, weil es uns darauf fokussiert, was wirklich wichtig ist. Yeah, a little side note, we have this rule in our community about babies crying. Also so eine kleine Randbemerkung, wir haben eine Regel darüber, wenn Babys in den Gottesdienst oder in der Gemeinde weinen. We like to have babies cry during our church meetings. Wir wollen, wir wollen es möglich machen, dass Kinder in unseren Treffen weinen. Because it reminds us that we need to be willing to listen to each other cry, even when we think we have really important things to say. Weil es uns daran erinnert, dass wir bereit sein wollen, aufeinander zu hören, wenn wir weinen, auch dann, wenn wir denken, dass wir was wirklich Wichtiges zu sagen haben. And if you can't let the most young and vulnerable among you express themselves, then what are we really doing? Und wenn es uns nicht möglich ist, den Kleinen, die gefährdetsten sind oder verletzlichsten, sich wirklich zu entfalten in unserem Raum, in unseren Räumen, was machen wir dann eigentlich? But there's a difference between crying and having a tantrum. You know what a tantrum is? Yeah, you know. Es gibt einen Unterschied zwischen weinen und einem Zornanfall.